Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Die russische Revolution von 1917, die die Sowjetunion gebar, verwandelte sich in eine Supermacht. In eine Revolution, die eine globale Konstante der Jahrhundertgeschichte wurde. Dies schreibt Eric Hobsbawm, britischer Historiker, in seinem Standardwerk Das Zeitalter der Extreme über das kurze 20. Jahrhundert. Weiter schreibt er: Zwar ist mittlerweile deutlich geworden, dass die Ideen der Französischen Revolution die des Bolschewismus überlebt haben, aber die faktischen Auswirkungen von 1917 waren bei weitem größer und anhaltender als die von 1789. Die Oktoberrevolution brachte die gewaltigste Revolutionsbewegung der modernen Geschichte hervor. Soweit Eric Hobsbawm. Dieses Jahr wird die russische Revolution, der sogenannte Rote Oktober, bekanntlich 100 Jahre alt. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Sowjetunion nur mehr Geschichte und mit ihr der Arbeiter- und Bauernstaat, das größte Land der Erde, der transnationale Staat, der den Sozialismus im Namen führte. Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Grund genug für Sachzwang FM, die Geschichte des gescheiterten Weltveränderungsversuchs in einer Reihe von Sondersendungen Revue passieren zu lassen. Dazu senden wir in zwei Teilen einen Vortrag von Konrad Hecker, der sich seinem Gegenstand leidenschaftlich im wahrhaft ausufernden Duktus eines Filibusters nähert. Leidenschaftlich, aber lang wie eine Ermüdungsrede, in geradezu castroscher rhetorischer Ausdauer. Heute Teil 1. Konrad Heckers kritische Laudatio ist genau 30 Jahre alt. Sie wurde 1987 zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution gehalten und beschäftigt sich insbesondere mit den realpolitischen Winkelzügen von der frühen Sowjetmacht, die sich unter Lenin im Bürgerkrieg behaupten muss, über die Jahre der autoritären Konsolidierung, der Bürokratie und des Stalinismus bis hin zum Reformer Gorbatschow, auf den man zum Zeitpunkt des Vortrags noch große Hoffnungen setzte. Der Referent übt eine scharfe, kategoriale Kritik, die die startgewordene politische Ökonomie des Sozialismus, wie das hieß, den proklamierten Realsozialismus nämlich, mit dem Anspruch des kommunistischen Projekts konfrontiert, nämlich mit einer Kritik der politischen Ökonomie. Dazu gibt es zunächst einleitende Vorbemerkungen von besagtem Eric Hobsbawm und von Markus Bitterolf und Dennis Meyer. Die russische Revolution von 1917, die die Sowjetunion gebar, verwandelte sich in eine Supermacht bzw. in eine Revolution, die eine globale Konstante der Jahrhundertgeschichte wurde. Der Kraftaufwand, den der totale Krieg des 20. Jahrhunderts von den in ihn verwickelten Staaten und Völkern forderte, war derart überwältigend und beispiellos, dass diese bis an die Grenzen ihrer Kräfte belastet wurden und sehr wahrscheinlich bis an den Rand des Zusammenbruchs gelangt waren. Für beinahe alle Staaten bedeutete das Ende der Kriege Umsturz. Die alte Welt war ganz offensichtlich zum Untergang verdammt. Die alte Gesellschaft, die alte Wirtschaft, das alte politische System hatten, wie es in einem alten chinesischen Sprichwort heißt, das Mandat des Himmels verloren. Die Menschheit wartete auf eine Alternative. Es sah so aus, als bräuchten die Völker nur ein Signal, um sich zu erheben und den Kapitalismus durch Sozialismus zu ersetzen und damit die sinnlosen Leiden des Krieges schließlich in etwas Sinnvolleres zu verwandeln. Die blutigen Geburtswehen und Konvulsionen einer neuen Welt. Die russische, oder genauer gesagt, die bolschewistische Revolution vom Oktober 1917 war bereit, der Welt dieses Signal zu geben. Deshalb war sie für dieses Jahrhundert ein ebenso zentrales Ereignis, wie es die französische Revolution von 1789 für das 19. Jahrhundert gewesen war. Es ist in der Tat kein Zufall, dass die Geschichte des kurzen 20. Jahrhunderts genau mit der Lebensdauer des Staates zusammenfällt, den die Oktoberrevolution geboren hat. Die Oktoberrevolution hatte jedoch ein sehr viel stärkeres und globaleres Echo als ihre Vorgängerin. Zwar ist mittlerweile deutlich geworden, dass die Ideen der französischen Revolution die des Bolschewismus überlebt haben, aber die faktischen Auswirkungen von 1917 waren bei weitem größer und anhaltender als die von 1789. Die Oktoberrevolution brachte die gewaltigste Revolutionsbewegung der modernen Geschichte hervor. Bereits 30 bis 40 Jahre nach Lenins Ankunft am Finnlandbahnhof von Petrograd befand sich ein Drittel der Menschheit unter der Herrschaft von Regimen, die unmittelbar aus diesen 10 Tagen, die die Welt erschütterten, und Lenins organisatorischem Modell der Kommunistischen Partei hervorgegangen waren. Die längste Zeit des kurzen 20. Jahrhunderts hat der sowjetische Kommunismus für sich in Anspruch genommen, eine Alternative zum Kapitalismus und das ihm überlegene System zu sein, welches überdies von der Geschichte dazu ausersehen sei, über ihn zu triumphieren. Und während der längsten Zeit dieser Periode konnten sich selbst diejenigen, die seinen Anspruch auf Überlegenheit zurückwiesen, absolut nicht sicher sein, dass er nicht doch noch den Sieg davontragen würde. Die internationale Politik des ganzen kurzen 20. Jahrhunderts seit der Oktoberrevolution, mit der entscheidenden Ausnahme der Jahre zwischen 1933 und 1945, könnte am einleuchtendsten als ein Jahrhundertkampf der Mächte der alten Ordnung gegen die soziale Revolution beschrieben werden. Denn man war allgemein davon überzeugt, dass diese Revolution von der Sowjetunion und dem internationalen Kommunismus verkörpert wäre. Diese beiden wiederum untrennbar mit der Revolution an sich verbunden seien, während die Revolution als solche auf Gedeih und Verderb ihrerseits von diesen beiden abhängig sei. Doch im Verlauf des kurzen 20. Jahrhunderts wurde das Bild einer Weltpolitik als eines Duells zwischen den Mächten zweier rivalisierender Gesellschaftssysteme, hinter denen nach 1945 jeweils eine Supermacht mit weltzerstörerischen Waffen stand, immer unrealistischer. In den 80er Jahren hatte diese Vorstellung für die internationale Politik keine größere Relevanz mehr als die Kreuzzüge. Doch es ist verständlich, wie es zu ihr kommen konnte. Denn die Oktoberrevolution, umfassender und kompromissloser als die französische Revolution in ihrer jakobinischen Zeit, hatte sich selbst mehr als ökumenischen, denn als nationalen Prozess betrachtet. Sie war nicht dazu angetreten, Russland Freiheit und Sozialismus zu bringen, sondern der Welt zur proletarischen Revolution zu verhelfen. In den Köpfen von Lenin und seinen Genossen war der bolschewistische Sieg in Russland nur eine gewonnene Schlacht im weltweiten Feldzug des siegreichen Bolschewismus und auch nur als solche zu rechtfertigen. Mit der Revolution 1917 hätte es klappen können. Der Versuch, den kommunistischen Traum einer staaten- und klassenlosen Welt wahr werden zu lassen, in der die Freiheit des Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller ist, war begonnen. Die unhaltbaren Zustände der alten Ordnung schienen zum Untergang verdammt. Endlich, so konnte man hoffen, nahmen die Ausgebeuteten und Unterdrückten ihre Befreiung selbst in die Hand und machten kurzen Prozess mit kapitalistischer Herrschaft und dem elendigen, entmenschten Dasein. Rückblickend formulierte der Philosoph Alfred Sohn Redl seine hoffnungsvollen Erwartungen in dieser Zeit. Der Krieg zog sich seinem Ende entgegen, das heißt in unseren Augen dem revolutionären Umsturz. Die Revolution in Russland im Oktober erschien uns wie ein Auftakt dazu. Dass die Revolution in Deutschland folgen würde, war für uns nahezu eine Gewissheit, aber nicht in der russischen Form. Rasant hatte sich der Rote Oktober zu einem weltweiten Fanal entwickelt. Die russische Revolution löste eine politische Erschütterung aus, die sich schwerlich überschätzen lässt und bis zum heutigen Tag fortwirkt. In manchem der amerikanischen und der französischen ähnlich, wie Bertrand Russell bereits 1920 anmerkte. Egal wie man zu ihr steht, sie affiziert das Hier und Jetzt, nötigt nach wie vor zur Reflexion, zur Stellungnahme. Ihren Beginn markierte der unblutige Sturm auf das Petrograder Winterpalais, in dem die damalige Übergangsregierung um Alexander Fjodorowitsch Kerenski ihren Sitz hatte. Die bürgerlichen Kräfte in Russland hatten nach der Februarrevolution 1917 und dem Juliaufstand für den Herbst die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung anberaumt, die die Doppelherrschaft von Duma und Arbeiter- und Soldatenräten beenden und über die neue Staatsform entscheiden sollte. Während des Juliaufstands war der Machtkampf noch zugunsten der provisorischen Regierung ausgegangen. Lenin, Kopf der Bolschewiki, musste daraufhin nach Finnland fliehen, um sich der Verfolgung zu entziehen. Doch das Blatt begann sich zu wenden. Nun im Herbst war die Revolution der Staatsmacht besser vorbereitet. Mit einem donnernden Signalschuss des Panzerkreuzers Aurora übernahmen die Bolschewisten in Petrograd die Macht. Dies war gleichzeitig der Beginn des Bürgerkriegs zwischen Weißen und Roten, der erst 1921-22 mit dem militärischen Sieg des bolschewistischen Regimes endete. Erstes Ziel der Kommunistischen Partei 1917 war die Beendigung des Weltkrieges. Die von Lenin am 8. November gehaltene Rede über den Frieden verlangte von allen kriegführenden Staaten, umgehend Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Das Dekret wandte sich insbesondere an die klassenbewussten Arbeiter in England, Frankreich und Deutschland und forderte sie auf, die Sache des Friedens und zugleich damit die Sache der Befreiung der werktätigen und ausgebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung erfolgreich zu Ende zu führen. So Lenin. Mit dem Coup d'État und der putschistischen Wahl Lenins zum Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare, der Zentrale der neuen politischen Souveränität, war in der Wahrnehmung der Bolschewisten der erste sozialistische Staat in der Geschichte der Menschheit proklamiert und harrte seiner Konsolidierung. Ihm sollte Land für Land in den Sozialismus folgen. Die bolschewistische Taktik, die Lenin unter anderem in seiner Schrift »Staat und Revolution« theoretisch dargelegt hatte, und die Leo Trotzki mit der Roten Armee exekutierte, gab die Richtung vor, die die Revolution real einschlug. Die Hauptfrage jeder Revolution ist zweifellos die Frage der Staatsmacht. Welche Klasse die Macht in den Händen hat, das entscheidet alles. So Lenin im September 1917 in einer der Kernfragen der Revolution. Mittels der Ablösung des bürgerlichen Staates durch den proletarischen solle der Sozialismus in Russland durchgesetzt werden und schließlich eben jener proletarische Staat im sich entwickelnden Kommunismus absterben. Die ökonomische Grundlage des Staates, wie wir sie brauchen, so Lenins Theorie, sei die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post zu organisieren. Zentralwirtschaftlich wurde die noch junge russische Sowjetrepublik in der Folgezeit nach dem Modell einer Fabrik umgebaut. Das Staatseigentum an den Produktivkräften, mit dem laut Friedrich Engels der Sozialismus beginnen sollte, blieb allerdings dem Wesen nach Staatskapitalismus. Unter den realen Gegebenheiten einer vom Bürgerkrieg zerrütteten asiatischen Produktionsweise wurde also eine nachholende Industrialisierung forciert, die allerdings weiter, anderes blieb unter diesen Voraussetzungen aussichtslos, auf Arbeitszwang und Mehrwertproduktion aufbaute. Für eine tatsächlich sozialistische Transformation aber wäre eine sich global fortsetzende revolutionäre Umwälzung der wichtigsten ökonomischen Regionen der Welt notwendig gewesen. Das Kapitalverhältnis als gesellschaftliches Subjekt-Objekt, das unabhängig von Reflexion und persönlicher Haltung durch seine Insassen tagtäglich reproduziert wird, gab und gibt diese Bedingung vor. Ebenso lässt es sich nicht durch die ihm eigene Herrschaftsform abschaffen. Darum war von Anfang an das Scheitern gegenüber dem automatischen Subjekt in der Oktoberrevolution angelegt, da das Kapitalverhältnis durch die zu ihm notwendig gehörende politische Form transformiert, das heißt aufgehoben werden sollte. Durch eine Diktatur des Proletariats, vermittelt durch Partei und Staat auf kapitalistischer Grundlage. Es war schon bald das Schlimmste anzunehmen, wie Berichte und Einschätzungen aus diesen Jahren zeigen. Warum sollte sich eine organisierte, systematische Gewaltanwendung gegenüber Menschen, wie Lenin das Verhältnis von Souverän und Bürger treffend bestimmte, für die kommunistische Transformation in Gebrauch nehmen und wie aus dem konterrevolutionären Prinzip »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen« das Glück und die Freiheit aller entwickeln lassen? Nahezu zwangsläufig musste sich der so propagierte wie auch legitimierte Staat der Arbeiter und Bauern zum bolschewistischen Behemoth in ein politisches Monster mit blutroter Fratze entwickeln. Bereits Anfang der 20er Jahre war die Oktoberrevolution national verstaatlicht und Angst begann zum universellen Herrschaftsinstrument zu werden. Statt zum Absterben des proletarischen Übergangsstaates kam es zum Absterben der Menschen und zum zwangsweisen Aufbau des Sozialismus in einem Land. Angesichts der öffentlichen Interpretationen, die zur Oktoberrevolution in Umlauf gesetzt werden und unter denen die zweifellos originellste

Was für ein schönes Schlusswort. Hier nach 2 Stunden Sachzwang FM. Wie wir gelernt haben, ist ja der Sachzwang eine Kategorie, die verschwinden muss. Geradezu ein Kriterium. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Doch worum ging es heute eigentlich? 2017 wird die russische Revolution, der Rote Oktober, 100 Jahre alt. Seit einem Vierteljahrhundert ist aber die Sowjetunion nur mehr Geschichte. Und mit ihr der Arbeiter- und Bauernstaat, das größte Land der Erde. Der transnationale Staat, der den Sozialismus im Namen führte. Grund genug für Sachzwang FM. Die Geschichte des gescheiterten Weltveränderungsversuchs in einer Reihe von Sondersendungen Revue passieren zu lassen. Das war der erste von 2 Teilen eines Vortrags von Konrad Hecker, der sich seinem Gegenstand leidenschaftlich nähert, im wahrhaft ausufernden Duktus eines Filibusters, einer sehr engagierten, aber rein quantitativ Ermüdungsrede in geradezu castroscher rhetorischer Ausdauer. Konrad Heckers kritische Laudatio ist genau 30 Jahre alt. Sie wurde 1987 zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution gehalten. Und sie beschäftigte sich insbesondere mit den realpolitischen Winkelzügen. Von der frühen Sowjetmacht, die sich unter Lenin im Bürgerkrieg behaupten muss, über die sogenannte neue ökonomische Politik, über die Jahre der autoritären Konsolidierung, der Bürokratie und des Stalinismus, des sich anschließenden Tauwetters bzw. der friedlichen Koexistenz, bis hin zum Reformer Gorbatschow, auf den man ganz allgemein zum Zeitpunkt dieses Vortrags noch große Hoffnungen setzte, wenn auch nicht Konrad Hecker. Der Referent übte vielmehr eine scharfe, kategoriale Kritik, wie wir gehört haben, die die startgewordene politische Ökonomie des Sozialismus, den Realsozialismus nämlich, am Anspruch des kommunistischen Projekts misst. Einer Kritik der politischen Ökonomie nämlich. In der nächsten Sendung von Sachzwang FM werden wir den 2. und letzten Teil dieses ausufernden Vortrags hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören.